Da! Da taucht einer auf. Na? Was gefunden? Nein! Was verloren! Ah. Komm her, wir ziehen dich rauf. Ich hab dich. Ich hab dich. Ist Peter schon wieder aufgetaucht? Er war plötzlich nicht mehr da. Was? Nein, er ist noch nicht wieder oben. Mist! Ich hätte ihn nicht so weit wegschwimmen lassen sollen. Die Sicht ist miserabel. Keine Sorge, Joe. Peter ist ein erfahrener Taucher. Ihm wird schon nichts passiert sein. Vielleicht hat er etwas entdeckt und ist deswegen noch unten. Wie viel Luft hat er denn noch? Das kann ich nicht beurteilen. Weniger als ich, schätze ich. Erfahrener Taucher oder nicht. Etwas passieren kann immer. Ich gehe noch mal runter und suche ihn. Hier! Hier! Justus! Das ist Peter. Da hinten! Ich sehe ihn! Steve, wirf den Motor an, sofort! Ja, mache ich. Hier! Stan! Hier bin ich! Wir kommen, Peter! Oh mein Gott, da! Ein Hai! Das ist die Rückenflosse eines Hais! Tatsächlich! Das Vieh ist riesig! Er schwimmt genau zwischen Peter und dem Boot! Peter hat ihn auch gesehen! Er schwimmt auf der Stelle! Der Hai! Jetzt taucht er ab! Wir müssen sofort zu Peter! Steve, gib Vollgas! Komm her, Peter! Hilf mir raus! Hilf mir raus! Zieh nochmal! Zieh! Ja, geschafft! Du bist in Sicherheit, Peter! Los! Die Flasche ab! Oh Gott! Oh Gott! Habt ihr ihn gesehen? Ja, haben wir! Der war plötzlich da! Wie aus dem Nichts und kam direkt auf mich zu. Er öffnete das Maul und ich dachte, das war's. Bist du etwa sofort aufgetaucht? Nein, das war ja das Problem. Ich musste erst den Sicherheitsstopp machen. Ich habe mich dicht an einen Felsen gehalten, damit der Hai mich nicht von hinten überrascht. Das waren die längsten 3 Minuten meines Lebens. Die meiste Zeit habe ich ihn gar nicht gesehen. Und ich hatte Angst, dass ich ihn mit meiner Lampe anlocke. Aber als ich sie kurz ausschaltete, da habe ich gar nichts mehr gesehen. Das war noch schlimmer. Was war das denn überhaupt für ein Hai? Oh, meine Güte, Justus, das weiß ich doch nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Und ich hatte auch zufälligerweise meine Unterwasserfauna-Fibel nicht zur Hand. Er war einfach da. Das reicht ja wohl. Ist ja schon gut, Peter. Ganz, ganz, ganz ruhig. Jetzt bist du ja in Sicherheit. Wir kehren um. Und zwar sofort. Peter zittert am ganzen Leib. Er muss schnell ins Warme. Hier hast du eine Decke, Zweiter. Ja, danke. Einfach so loszufahren war eine Schnapsidee. Wir brauchen viel mehr Informationen über den möglichen Ort, an dem die Eureka gesunken sein könnte, bevor wir das nächste Mal tauchen. Wie? Du willst noch einmal tauchen? Bist du verrückt? Da unten sind Haie, Justus. Da unten war ein Hai, Peter. Das heißt nicht, dass dort unten Hunderte von Haien nur darauf warten, dass wir ins Wasser steigen. Außerdem war er doch ganz harmlos. Harmlos? Sag mal, Justus, du hast sie wohl nicht mehr alle. Haie haben es nicht auf Menschen abgesehen. Im Grunde genommen sind sie für uns ungefährlich, wenn wir uns richtig verhalten. Außerdem, wie willst du ein versunkenes Schiff finden, ohne zu tauchen? Ich will gar kein Schiff, Justus. Du kannst es finden. Du kannst so oft tauchen, wie du willst. Meinetwegen jeden Tag 10-mal. Aber ich bleib oben. Peter verbrachte den Rest des Nachmittags im Bett. Tauchgänge machen müde. Bob schaute noch einmal im Brother Jonathan vorbei und kaufte dort 3 heiße Kakao zum Mitnehmen. Er erzählte Amanda von ihrem aufregenden Abenteuer und Peters Haibegegnung. Am Abend hatten sich die Gemüter beruhigt.